Einen wunderschönen guten Abend hier vor Ort und auch am Livestream. Herzlich willkommen zu unserem Intensivabend. Schön, dass ihr da seid. Ja, wenn du heute kommst bei diesen Temperaturen oder heute am Livestream sitzt, das zeigt doch einfach, du bist hungrig. Du lässt dich nicht vom Wetter abhalten, sondern dir ist das Wort Gottes wichtiger als jedes Wetter, als jede Hitze. Und weißt du, wir können so dankbar sein, dass wir das Wort Gottes haben. Ich habe heute gelesen im Hebräer 4,12, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Du bist gekommen heute, um ein lebendiges Wort zu hören, um ein Wort, das wirkt, das wirksam ist. Und es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Wow, ist das gut. Weißt du, heute Abend sind wir zusammengekommen, um wieder das Wort zu hören, um wieder das Wort zu verstoffwechseln, in uns aufzunehmen und das Wort scheiden zu lassen zwischen Seele und Geist, damit wir nicht mehr die Alten bleiben in der Seele, sondern damit wir immer mehr und mehr verwandelt werden, damit immer mehr unser wunderbarer Herr durch uns hervorkommen kann, durch uns durchscheinen können, damit wir immer mehr zu diesem Wohlgeruch werdet, auch für die noch Verlorenen, dass sie angezogen werdet von dem, was wir tragen. Wir tragen nämlich Christus in uns. Das Wort tragen wir in uns. Und du bist ein Brief Jesu Christi. Du verkündest davon, was es bedeutet, erlöst zu sein, was es bedeutet, nach dem Wort zu leben, was es bedeutet, einen Herrn zu haben. Weißt du, das ist so gut. Und nach dem sehnt sich die Menschheit. Sie sind auf der Suche. Sie suchet und findet doch nicht, weil sie nur finden werden, wenn sie Jesus findet. Nur dann kommt die wahre Erlösung. Und Jesus ist das Wort. Und das Wort ist gut. Und dieses Wort wollen wir heute wieder aufnehmen. Weißt du, ich habe ja am Anfang gesagt, du bist heute hergekommen bei dieser Hitze, weil du hungrig bist. Und wenn wir hungrig sind, dann, weißt du, wenn du hungrig bist im Natürlichen, dann nimmst du Messer, Gabel und Löffel und dann isst du. Und genau so machen wir es heute Abend auch. Wir sind hungrig. Wir sind hungrig nach mehr von, nach dem Wort Gottes. Und wir wollen, weißt du, wir wollen, dass das Wort scheidet. Dass es scheidet zwischen Seele und Geist. Dass Scheidung erfolgt zwischen Seele und Geist. Dass der Geist immer mehr hervorkommen kann. Und wir essen heute Abend. Wir essen uns richtig. Dich satt, so richtig voll und rund. Wir stopfen unseren Geist so richtig voll und wir genießen, weißt du, wir genießen auch. Beim Essen kannst du runterschlingen oder du kannst genießen. Und wir wollen heute Abend nicht runterschlingen und alles so selbstverständlich nehmen, weil ja immer am ersten und dritten Dienstag Intensivabend ist, sondern wir wollen das heute genießen, wie wenn es der erste Intensivabend ever wäre. Immer neu, weißt du, immer neu die Dinge entdecken, immer sich neu darauf einlassen, nicht Gewohnheiten zulassen. Ach ja, wieder Intensivabend, dann Schule und so weiter. Und dann wird es so zur Gewohnheit. Aber weißt du, wir sind keine Gewohnheitsesser, sondern wir essen, weil wir Hunger haben und weil wir genießen wollen, weil wir das Wort Gottes aufnehmen möchten, weil wir es verstoffwechseln möchten. Wir sind Genießer des Wortes. Und lasst uns heute Abend das Wort wirklich genießen, ganz neu und ganz frisch. Und unseren Gott preisen und loben, auch ganz neu und ganz frisch. Nicht immer vom Intensivabend ist halt Lobpreis und dann kommt die Predigt, sondern ganz neu und frisch, wie wenn du das noch nie erlebt hättest, wie wenn das was ganz Neues wäre. Weißt du, wie ein Kind immer neu nehmen, neu empfangen. Und das machen wir heute Abend intensiv. Amen. Ja, lasst uns in diesen Lobpreis starten und sei dir wirklich bewusst, dass dein Lobpreis die Atmosphäre verändert, deine Anbetung, egal wo du hingehst. Wir verändern die Welt mit deiner Liebeskraft. Wir heilen die Kranken, befreien die Gebundenen, wecken die Toten auf. Ich habe in der Vorbereitung so gesehen, ihr kennt es bestimmt, wenn ihr irgendwo hingeht und euch da vorstellen müsst, gibt es so ein Wolle-Knäuel, wo man sich zuschmeißen muss. Und hinter ihnen steht so ein Netz. Dann habe ich auch Gott gefragt, was soll das sein? Und dann hat er gesagt, also wir sind durch das Netz verbunden. Und wenn wir da in Einheit wirklich vorwärts gehen, in Autorität, ist alles, was der Feind, jeder Plan von ihm wird eliminiert. Und sei das bewusst, wirklich in Einheit vorwärts zu gehen und in voller Autorität, die er dir gegeben hat. Your sin, no matter. leuchte durch dich. Der Sieger von Golgatha, du bist das Lamm auf dem Thron, bist der treue und wahrhaftige Jesus Gottes Halte nicht zurück. Oh. Wir geben uns hin, wir geben uns hin. Halleluja. Sag dem Herrn, ich gebe mich hin. Ich gebe mich hin, ich gebe mich hin. Ich gebe mich hin, Herr, wir geben uns hin. Heute Abend, Herr, ganz neu mit unserem ganzen Leben. Und Herr, wir halten nichts zurück. Halleluja von uns. Wir werfen uns völlig rein. Weißt du, Gott liebt es, wenn wir uns völlig reinwerfen. In diesen Fluss, in diesen Strom, der hier fließt von seinem Thron. Und er sagt, lass alles los heute Abend, lass alles los.

Evangelium, auch Ihnen mit. Und auch Sie hatten beschlossen, Ihr Leben Jesus anzuvertrauen. Preis den Herrn. Ja? Eine ganze Familie gerettet mit einem Besuch. Ja, das ist echt die Fülle. Immer ausstreuen, immer das Wort verteilen. Ja? Zur rechten Zeit, zur unrechten Zeit immer austeilen. Die Eimer haben wir schon durchgehen? Ah ja, okay. Genau. Weil Gott ist einfach gut. Und Gott will, dass alle Menschen, irgendwer hat es gesagt, Johannes 3, Vers 16, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ja, er will wirklich alle errettet haben. Ja, Jesus will alle errettet haben. Alle, ja. Auch deinen unangenehmen Nachbarn nebenan, ja. Ja, oder deinen unangenehmen Chef oder deinen angenehmen Chef. Ja, oder wie auch immer, er will sie aber alle erretten, ja. Er will alle wirklich rausziehen, wie er dich rausgezogen hat. Deswegen streuen wir und werfen hinaus und sehen aus und der Heilige Geist plant die Ernte, ja. Er bringt die Leben hervor, die gerettet werden sollen und das ist einfach eine gute Sache. Genau. Streckt eure Hände aus. Vater, ich danke dir für dieses Saatgut, Herr. Und wir sehen es in dein Reich, Herr. Und ich danke dir für viel Frucht, 30, 60 und 100-fach, Herr. Du bist einfach gut. Du hast Saatgut gegeben und du schenkst auch die andere, Herr. Wir danken dir. Amen. Gott ist wirklich gut. Gott ist wirklich gut. Hast du es gewusst? Gut, dann noch die Ansagen. Am Donnerstag ist keine Glory Life Schule, da wir ja am Freitag die Konferenz, die da losgeht. Freitag bis Sonntag, 22. bis 24. 7. Erweckungswunderwochenende mit Jean-Luc Drachel, Philipp Schmerhold, Georg und Irina Karl. Am Freitag 19 Uhr mit Philipp und am Samstag, also Erweckungsfeuer mit Philipp und am Samstag 10 Uhr der zweite Teil Erweckungsfeuer mit Philipp. Am 14 Uhr haben wir Open Air Demonstration, ne, auf dem Schlossplatz in Stuttgart. Yippie! Und um 19 Uhr Herrlichkeits- und Muttergottesdienst mit Jean-Luc Draxel. Okay. Am Samstagmorgen gibt es auch Kinderbetreuung, genau. Am Sonntag 10 Uhr Herrlichkeits- und Wundergottesdienst mit Georg. Und genau, für die Konferenz solltet ihr euch anmelden oder müsst ihr euch anmelden, für den Sonntag natürlich nicht. Parallel am Sonntag ist Kindergottesdienst für alle Kinder von 3 bis 16 Jahren. Anmeldung ab 9.45 Uhr bis 10 Uhr. Das wird stark werden. Das wird echt stark werden. Wir erwarten wirklich Großes, weißt du. Wir gehen schon mit dieser Erwartung hin. Da passieren Zeichen und Wunder. Da passieren Erweckungen, ja. Bringe auch deine Nachbarn mit, wirklich deine Arbeitskollegen, ja. Alle, die du kennst, ja. Nicht nur, wo du denkst, dass die offen wären, sondern bring sie alle mit. Ja, bring sie alle mit. Lade sie alle ein. Weil Gott will was tun, ja, Gott will was tun und das wird eine starke Sache werden. Habt ihr diese Erwartung? Ja, ja, Gott wird echt eine starke Sache tun, ja. Am Dienstag haben wir am 26. Gloryhäuser ab 19 Uhr in verschiedenen Orten in der Region und darüber hinaus. Eine Liste aller Gloryhäuser findest du an der Pinnwand, im Café oder auf unserer Webseite. Da erlebst du was? Die Herrlichkeit, Gemeinschaft, Zeichen und Wunder. Sei da mit dabei. Wenn du noch kein Gloryhaus hast, such da eins, melde dich an und geh dahin. Das ist echt eine gute Sache zur Vertiefung auch nochmal. Dann gibt's die Fernsehshow mit Pastor Georg Karl. Heißt das wirklich Fernsehshow? Fernsehshow mit Pastor Georg. Growing in Glory auf It's Supernatural Network. Jeden Samstag um 9 und um 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit zu sehen weltweit über die kostenlose ISN-Abode, die Webseite von Sistros. Alle sonstigen wichtigen Termine sind im Infoblatt Aufbruch für Juli, August am Welcome-Tisch und im Infoständer. Und dann haben wir auch noch Zeiten für Beratung und Gebet. Genau, können da lesen. Gut, dann wende ich mal deinen Nachbarn zu. Sag, du bist gesegnet mit dem ganzen Segen Gottes. Mit all seiner Fülle. Die neue Schöpfung lebt in dir. Sie strahlt aus dir hervor. Sie kommt raus. Sie bricht sich Bahn. Sie explodiert in dir, ja? Sie nimmt dein Umfeld ein, ja? Sie nimmt deine Nachbarn ein. Sie nimmt deine Arbeitskollegen ein. Sie nimmt die ganze Gemeinde ein. Sie nimmt die ganzen Altis, Lidls und Nettos ein, ja? Überall, wo du hingehst, ja? Wo du hingehst, ja? Geht Jesus hin, ja? Und das ist jeden Tag, heute, morgen, die ganze Woche und bis zur Entrückung. Ihr seid gesegnet. Den besten Abend, gute Heimreise. Bis wir uns wiedersehen am Freitag. Amen.